Schicksalfrech, vergeht so gleich mein alter Stress, weil sie halt ganz was Besonderes ist, find ich bei ihr kein Kompromiss, ich geb das Madel nie mehr her, und das ist was ich schwör. Seit ein paar Jahren gehört sie noch mir, weil ich die Liebe zu ihr spür. Darauf bin ich stolz, das geb ich zu, gern gehabt hätt sie so mancher pur. Du möcht ich sie nie mehr verlieren, ein Leben ohne sie nicht führen. Und wer weiß, in ein paar Jahren steh mir dann vorm Altar. Wenn ich halt zu mein Dirndl geh und dann gleich ihr lachen seh, so lieb aber auch ein bisserl frech, vergeht so gleich mein alter Stress, weil sie halt ganz was Besonderes ist, find ich bei ihr kein Kompromiss, ich geb das Madel nie mehr her, und das ist was ich schwör. Ich schenk ihr Rosen jeden Tag, dass nie vergisst, dass ich sie mag. Ich möcht mit ihr beieinander bleiben, weil dann die Sonne immer scheint. Andere Madeln haben ihren Reiz und hätten sind sich, wie man weiß. Doch wahre Liebe gibt's nicht oft, so mancher Bur sein Leben lang hofft. Drum gibt's für mich nur eine Frau, ich nehme noch ein anderen Schau, weil nur das Dirndl zu mir steht, wir Samen im Gebet. Wenn ich halt zu mein Dirndl geh und dann gleich ihr lachen seh, so lieb aber auch ein bisserl frech, vergeht so gleich mein alter Stress, weil sie halt ganz was Besonderes ist, find ich bei ihr kein Kompromiss, ich geb das Madel nie mehr her, und das ist was ich schwör. Weil sie halt ganz was Besonderes ist, kenn ich bei ihr kein Kompromiss. Ich geb das Madel nie mehr her, und das ist was ich schwör. Ja, ich geb das Madel nie mehr her, und das ist was ich schwör.